Im Forum der Wissenschaft auf Radio Bremen 2 hören Sie einen Vortragsmitschnitt aus der Reihe Hanse-Vorträge zur modernen Biologie, die Radio Bremen und das Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst gemeinsam veranstalten. Das Thema des Vortrags heute lautet Kollektive Intelligenz sozialer Insekten, Selbstorganisation des Lebendigen. Dazu einige Vorbemerkungen. Wie schaffen es Ameisen eigentlich, ihren Staat so perfekt und effizient zu organisieren? Wie funktioniert das Zusammenspiel von tausenden Individuen, die kognitive Leistungen vollbringen, die das Vermögen jedes einzelnen Gruppenmitgliedes weit übersteigt? Es scheint, als würde ein zentraler Organisator das Funktionieren des Superorganismus Ameisenhaufen koordinieren. Doch dieser Anschein trügt. Was die millimetergroßen Ameisen leitet, ist eine Art kollektiver Intelligenz, die dezentral über alle Tiere des Stockes verteilt ist. Dieses Prinzip der Selbstorganisation wohnt allem Leben inne und spielt auch innerhalb der menschlichen Gesellschaft eine wichtige Rolle. Diesen Zusammenhängen geht in dem nun folgenden Vortrag der Züricher Zoologe und Biologe Professor Dr. Rüdiger Wehner nach. Sein Vortrag wurde am 7. Februar im Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst aufgezeichnet. Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie auch im Internet unter der Adresse www.radiobremen.de. Schreiben Sie Radio Bremen bitte in einem Wort. Hören Sie nun den Vortrag von Professor Wehner. In unbeugsamer Loyalität zu Ihrem gesetzmäßigen Souverän befolgen Sie alle Ihre königlichen Anweisungen. Führen Sie alle Ihre Befehle aus. Bei der Pflege der Nachkommen wie bei der Verteidigung des Volkes. Nur Ihr, der Königin, entnehmen Sie die Weisungen für Ihr Tun. So beschrieb 1744 der englische Landpfarrer John Thurley in einer umfangreichen Schrift mit dem Titel Female Monarchy, die Befehlshierarchie im Staate der sozialen Bienen. Und ähnlich äußerte sich zwei Jahrhunderte später Eugen Marais in einem literarischen Werk The Soul of the White Ant, womit er das Herz des Termitenstaates meinte. Nichts wäre falscher als diese Behauptung. Die Behauptung nämlich, dass die Königin die Zentralgewalt, die Hierarchiespitze einer monarchistischen Insektengesellschaft verkörpere und hier die heilige Herrschaft ausübe, wie es die wörtliche Übersetzung des lateinischen Begriffs Hierarchie glauben machen könnte. Thorez und Marais Meinungen entsprechen weit eher viktorianischem Zeitgeist als biologischer Realität. Was hätten die beiden Autoren wohl gesagt, hätten sie gewusst, dass es gewisse Ameisenkolonien gibt, die aus mehreren hundert Millionen von Individuen bestehen, über die aber nicht eine einzige Königin, sondern man höre nahezu eine Million Königinnen gebieten. Regieren und gebieten, das sind Metaphern, die Marais, Thorley und dann fast philosophisch auch Maurice Maeterlinck verwandten. Jedenfalls konnten sich diese beiden Autoren das Funktionieren eines biologischen Staatsgefüges nicht anders vorstellen als über Regieren und Gebieten. In der Tat, die Aufgabe ist komplex und die erbrachten Leistungen nahezu unvorstellbar. Insektensozietäten sowie die Staaten der Wespen und Bienen, der Ameisen und Termiten sind hochkooperative Strukturen, bei denen Hunderte, Tausende, ja wie gesagt manchmal Millionen von Individuen so koordiniert zusammenwirken, dass eine biologische Einheit höherer Ordnung entsteht. Diese Einheit höherer Ordnung hat man einen Superorganismus genannt. Sprachlich korrekter wäre eigentlich der Ausdruck Supraorganismus, denn mit Superorganismus verbinden sich wohl eher andere Vorstellungen, etwa die eines Sumo-Wrestlers oder die einer wohlgestalteten Primadonna. Aber bleiben wir bei dem eingebürgerten Sprachgebrauch und fragen stattdessen, warum man eine solche Insektengesellschaft überhaupt mit einem Organismus vergleicht. Die Versuchung liegt nahe. Und spätestens seit Oscar Wilde wissen wir, Versuchungen soll man nicht widerstehen. Wer weiß, wann sie wiederkommen. Nun, in diesem Fall müssen wir ihr auch nicht groß widerstehen, denn eine Insektensozietät kann, ohne über ein gemeinsames Nervensystem zu verfügen, das die einzelnen Individuen miteinander verkabelte, zu jedem Zeitpunkt mehr Informationen aus der Außenwelt aufnehmen, verarbeiten und direkt in Handlungsdirektiven umsetzen, als das jedem seiner einzelnen Gruppenmitglieder möglich wäre. Wie von der unsichtbaren Hand eines zentralen Organisators gelenkt, vollbringen die einzelnen Individuen in ihrer Gesamtheit kognitive Leistungen, die das Vermögen jedes Einzeltieres weit übersteigen. Wir sind es gewohnt, solche Leistungen den Gehirnen der höheren Organismen, zum Beispiel unserem eigenen, zuzuschreiben. Doch im Superorganismus ist dafür keine letzte Instanz verantwortlich, kein zentraler Organisator, kein rationaler Agent. Die Seele der weißen Ameise, wie ein Buchtitel lautet, sitzt nicht in der Königin. Sie ist vielmehr dezentralisiert, über die Gesamtheit der Gruppenmitglieder verteilt, als kollektive Intelligenz. Was heißt das aber, kollektive Intelligenz? Biologen, Informatiker und Ökonomen sind diesem Phänomen heute auf der Spur. Und die Spur führt weit. Sie führt nämlich letztlich zum Verständnis eines der zentralen Probleme der Biologie, nämlich der Frage, wie sind im Laufe der Evolution über 4 Milliarden Jahre Erdgeschichte hinweg immer komplexere Lebenssysteme entstanden. Doch bleiben wir zunächst noch eine Weile bei den superorganismischen Bienen. Mit 2 Beispielen, dem einen aus dem Innen, das andere aus dem Außenleben einer solchen Bienensozietät, möchte ich Ihnen das Wirken dieser kollektiven Intelligenz, dieser Form dezentralisierter Entscheidungsfindung, kurz genauer erklären. Beispiel 1. Im Innern einer Bienenkolonie sind auf jeder Wabe Brut und Pollen nach einem ganz charakteristischen geometrischen Muster angeordnet. Im Zentrum liegt die Brutregion aus Zellen mit Eiern, Larven und Puppen. Nach außen folgt zunächst der Pollenring, dann die Nektarzone. Im Klartext zunächst der Eiweiß- und dann der Kohlenhydratspeicher. Diese konzentrische Anordnung der Güter eines Bienenstaates mit der Brut im Inneren und den Bau- und Betriebsmaterialien in weiter werdenden Ringen ist thermoregulatorisch und betriebstechnisch von Vorteil. Warum diese Anordnung ökonomisch Sinn macht, soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Dafür etwas anderes. Das Zellbelehrungsmuster, innen Brut, dann Pollen, dann Nektar, ist zwar langfristig über die ganze Lebensdauer der Kolonie hinweg konstant, aber unterliegt kurzfristig ständigen Umbildungsvorgängen. Zum einen entwickeln sich nämlich die Eier nach 21 Tagen zu schlüpfreifen jungen Bienen. Zum anderen werden Pollen und Nektar von den Arbeitern nicht nur in den Zellen deponiert, sondern aus ihnen zur Fütterung der Larven ständig auch wieder entnommen. Über die ganze Wabe verteilt steht also ständig ein wechselndes Angebot von leeren Zellen zur Verfügung. Wie können nun bei diesem dynamischen Geschehen einige hundert Bienen im dichten, dunklen Gedränge auf der Wabe dieses Muster formkonstant erzeugen? Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass jedes Individuum über einen Plan verfügt, eine Matrize gewissermaßen oder Blaupause, nach der genau festgelegt ist, wo die Biene jedes dieser Produkte niederlegen muss. So wie die Konstruktion eines Hauses nach dem Bauplan des Architekten erfolgt, oder um ein biologisches Beispiel zu nehmen, wie sich bei der Eiweißsynthese die Verknüpfung der Aminosäuren nach einer Nukleinsäurematrize richtet. Das Studium der Aminosäuren allein genügt ja nicht, um festzustellen, wie sich diese Einzelteile später zu einem bestimmten Protein verbinden. Um das zu erfahren, muss man die Nukleinsäurematrize konsultieren. Für die Architekturprobleme der Biene lässt sich diese Matrizenhypothese freilich widerlegen, und zwar elegant widerlegen. Nur ein Experiment sei geschildert. Hängt man eine leere Wabe in die Kolonie, also ohne Brut- und Nektarzellen, und hindert die Königin daran, Eier zu legen, dann sollte man ja erwarten, dass die Arbeiterinnen, wenn sie eine solche Matrize verwenden, eine zentrale Zone für die Brut freilassen und Pollen und Nektar in konzentrischen Ringen um diese leere Zone anordnen. Doch nichts dergleichen geschieht. Stattdessen Chaos. Pollen und Nektar werden vollkommen unregelmäßig über die gesamte Wabe verteilt. Keine freie zentrale Fläche, keine Anordnung in konzentrischen Ringen. Doch wenn die einzelnen Tiere über keinen Plan, über keine Matrize verfügen, nach was richten sie sich dann? Eine provokative Alternativhypothese, die sogenannte Selbstorganisationshypothese, behauptet, das Muster entstehe spontan aus dem Zusammenspiel der Einzelprozesse von Zellfüllung und Zellentleerung. Blind für das Gesamtmuster arbeitet jedes Individuum nach lokalen Regeln, wie es was, wann und mit welcher Geschwindigkeit zu deponieren und wieder zu extrahieren habe. Wie attraktiv diese Hypothese der Selbstorganisation auch erscheinen mag, unserer Intuition läuft sie zunächst zuwider. Müsste doch nach ihr ein globales Muster aus der blinden Interaktion lokaler Prozesse emergent wie ein Deus ex machina hervorgehen. Doch genau das ist der Fall. Bereits drei einfache Verhaltensregeln genügen, um das genannte Muster entstehen zu lassen. Regel 1, sie gilt für die Königin: deponiere Eier mit höherer Wahrscheinlichkeit neben bereits belegten als neben noch leeren Zellen. Die beiden anderen Regeln gelten für die Arbeiterin. Regel 2, deponiere Nektar und Pollen in beliebigen Zellen, aber extrahiere beide mit höherer Wahrscheinlichkeit aus brutbenachbarten Zellen. Und schließlich Regel 3, wo auch immer du dich auf der Wabe befindest, extrahiere Pollen mit größerer Wahrscheinlichkeit als Nektar. Erstellt man mit diesen drei einfachen Regeln ein Computerprogramm und versieht dieses Programm mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeitswerten, die man empirisch entwickelt hat für die Zellfüllungs- und Zellentleerungsparameter, dann stellt sich auf dem Bildschirm wie von selbst das charakteristische Wabenmuster ein. Nach dem ersten Simulationstag finden sich Nektar und Pollen noch über die ganze Wabenfläche verstreut. Die Königin hat zwar nach Regel 1 ihre Eier bereits bevorzugt in eng benachbarten Gruppen von Zellen niedergelegt, aber ein völlig geschlossenes Brutareal ist noch nicht entstanden. Doch bereits einige Simulationstage später hat sich das typische Muster voll ausgebildet, mit der Brut im Inneren und dann Pollen und Nektar in den äußeren Ringen. Wird dagegen auch nur eine einzige Regel ausgelassen, zum Beispiel die scheinbar harmlose Regel, dass Pollen mit größerer Wahrscheinlichkeit aus brutbenachbarten Zellen extrahiert werden soll, dann bricht das ganze Muster zusammen. Der Pollenring verschwindet und die zentrale Brutregion zerfällt. Also wiederum chaotische Anordnung. Wie dieses erste Beispiel zeigt, entsteht im Inneren einer Bienensozietät ein globales räumliches Muster, ohne dass die an der Musterbildung beteiligten Individuen über einen Plan dieses Musters verfügten, ohne dass sie dieses Muster kognitiv überblickten, geschweige denn selbst entwerfen könnten. Noch eindrücklicher äußert sich dieses Wirken einer kollektiven, gemeinsamen Intelligenz im zweiten Beispiel, das ich Ihnen in diesem Zusammenhang vorführen möchte und das nun vom Außenleben einer solchen Bienensozietät handelt, nämlich von der Organisation des Futterbeschaffungsdienstes, wenn ich so sagen darf, vom Suchen, Finden, Bewerten und Ausnutzen von Futterquellen. Ein Bienenvolk kann nämlich einige hundert Sammlerinnen über eine Fläche von 100 Quadratkilometern verteilen und dort isolierte, von Tag zu Tag wechselnde Futterquellen aussuchen lassen. Doch wie viele Bienen sollen an welchen Quellen wie lange suchen und wie viele Zusatzsammlerinnen zu den jeweils ergiebigsten Quellen rekrutieren? Diese Fragen sind Teil eines wahrhaft gigantischen ökonomischen Allokationsproblems, das wiederum, und damit nehme ich die Antwort bereits voraus, durch dezentralisierte Entscheidungsfindung gelöst wird. Keine Biene besitzt den geografischen Überblick über die Verteilung der Futterquellen in einem komplexen, kilometerweiten Gelände. Keine eine kognitive Karte vom gesamten Futtersuchareal. Und doch muss der Superorganismus bei diesem aufwendigen Fouragier- und Rekrutierungsunternehmen die Ströme der Sammlerinnen zu den jeweils rentabelsten Futterquellen im Gelände lenken. An einem Tag suchen die Bienen zum Beispiel im Südwesten, an einem anderen im Nordosten. Welche Geländepunkte von den Bienen jeweils aufgesucht werden, kann man heute dadurch feststellen, dass man die Bienen mit kleinen Sendern oder mit Radarreflektoren versieht oder mitten im Stock ihre Rekrutierungstänze per Kamera aufnimmt und analysiert. In tropischen Regenwäldern, den Ursprungsgebieten unserer europäischen Bienen, gestaltet sich das Problem noch komplexer. Da dort die einzelnen Blütenbäume wie bei einem Feuerwerk einmal hier, einmal da im grünen Meer des Waldes aufleuchten und ebenso schnell wieder erlöschen, wie sie erschienen sind. Wie weiß man dann, wo was passiert? Eines ist sicher, keine Biene vergleicht die Futterquellen im Gelände miteinander. Vielmehr verfügt jede Sammlerin über einen inneren Qualitätsmaßstab, eine interne Messskala, nach der sie die Rentabilität einer Futterquelle bemisst. Oberhalb eines bestimmten Schwellenwertes der Zuckerkonzentration im Nektar wird eine einmal gefundene Quelle weiter besucht. Unterhalb dieses Schwellenwertes wird sie verlassen. Liegen besonders hohe Energiewerte des Nektars vor, werden zu dieser hochkarätigen Quelle Zusatzsammlerinnen rekrutiert. Das Besondere aber ist nun das Folgende. Die Schwellenwerte für Sammeltätigkeit und Rekrutierung liegen im Gehirn der Biene nicht starr fest. Sie ändern sich mit dem Koloniebedarf. Bei geringem Energiebedarf, also bei vollen Nektarspeichern, wird nur hochkonzentrierter Stoff eingetragen. Wenn die Speicherzellen dagegen leer, der Bedarf also hoch ist, sinken die Schwellen. Zu Orten, die vorher fast unbeachtet blieben, werden jetzt Scharen von Neulingen rekrutiert. Damit erhebt sich natürlich sofort eine zweite Frage. Woher weiß die einzelne Biene, welcher Bedarf in der Kolonie jeweils herrscht? Inspiziert sie die gesamte Kolonie und zählt die leeren Zellen? Das ist unwahrscheinlich, denn im dreidimensionalen Innenraum des dunklen Stocks dürfte die Erfassung des Bedarfs für eine einzelne Biene sehr schwer sein und das räumliche Vorstellungsvermögen eines Insektengehirns übersteigen. In der Tat zählt die Biene nicht, sondern sie verlässt sich auf ein indirektes Maß des Koloniebedarfs, das sie viel einfacher und schneller zum Ziel führt, nämlich die Wartezeit auf der Entladerampe. Die Sammlerinnen deponieren das Futter nämlich nicht selbst in den Zellen, sondern übergeben es auf einer speziellen Wabenregion am Stockeingang, eben der Entladerampe, an Innendiensttiere, die es dann ihrerseits erst zu den leeren Zellen transportieren. Der Sammelzyklus in der Außenwelt ist also an einen Speicherzyklus in der Innenwelt angeschlossen. Ein Rad läuft nicht ohne das andere. Konkret heißt das, je höher der Speicherfüllungsgrad in der Kolonie, desto länger müssen die Speicherbienen nach leeren Zellen suchen, desto mehr Zeit benötigen sie zur Rückkehr auf die Entladerampe, desto länger wird die Wartezeit, das heißt die Wartezeit der aufgetankt zurückgekehrten Sammlerinnen, um entladen zu werden. Und je länger diese Wartezeit für die Sammlerinnen wird, umso weiter verschieben sie draußen im Feld ihre Präferenzschwellen zu hohen Nektarwerten. Verschiedene Bienen, die verschiedene Funktionen erfüllen, sind also über den Speicher- und Sammelzyklus aneinander gekoppelt. Sie erfüllen damit ihr globales Nahrungsbeschaffungsprogramm ausgesprochen effizient, ohne dass irgendein Einzeltier über Futtervorrat und Verteilung innerhalb und außerhalb des Stoches orientiert wäre. Beide Beispiele aus dem Innen- und Außenleben einer Insektensozietät zeigen also eines deutlich. Der Superorganismus hochsoziale Insekten arbeitet als ein massiv parallel prozessierendes System. Zu jedem Zeitpunkt treffen Tausende von Gehirnen, jedes mit beschränktem Gesichts- und Erfahrungskreis, Tausende weitgehend unabhängige Entscheide, die nur lose miteinander gekoppelt sind und keiner zentralen Kontrolle unterliegen. Ich könnte nun natürlich ausführlicher diskutieren, inwiefern das Prinzip der parallel prozessierenden kollektiven Intelligenz dem einer seriell arbeitenden Zentralintelligenz über- oder unterlegen ist. Wie aufschlussreich eine solche Diskussion auch wäre, so müßig ist sie. Denn dem Superorganismus Insektensozietät stand evolutiv überhaupt nur ein Weg offen, der zur kollektiven Intelligenz. Zentrale Intelligenz erforderte nämlich nicht nur ein elaboriertes Informationssystem, sondern auch einen anspruchsvollen Zentralprozessor. Aber Bienen haben weder das Telefon erfunden, noch hat sie die Evolution mit einer entsprechend mächtigen Central Processing Unit ausgestattet. Ganz ähnlich lauten übrigens Überlegungen des Nationalökonomen Friedrich von Hayek. Dezentralisierte marktwirtschaftliche Entscheidungsfindung sei gegenüber zentraler umso erfolgreicher, je geringer die kognitiven Fähigkeiten der am Entscheidungsprozess beteiligten Individuen, und je diffuser die Kommunikationssysteme ausgebildet sind. Soweit, so gut. Aber warum fügt sich in Insektensozietäten die Summe all dieser kurzkettigen Parallelentscheidungen auch wirklich zum Wohle des Superorganismus zusammen? Das hat letztlich die Evolution in die genetischen Programme der einzelnen Individuen geschrieben. Jede Biene ist so programmiert, dass ihr Verhalten, auch ihr durch Erfahrung modifizierbares Verhalten, den Überlebenswert des Superorganismus erhöht. Im Laufe der Evolution haben sich in den Gehirnen der einzelnen Bienen jene Verhaltensprogramme selektiv durchgesetzt, die zu einem stabilen, superorganismischen Reaktionssystem führen. Änderungen der Verhaltensregeln, zum Beispiel schnellere Nektar als Pollenentnahme aus den Speicherzellen, führt im Allgemeinen zu chaotischem Verhalten. In einigen wenigen Fällen aber zu neuen stabilen Zuständen, zu neuen Attraktoren in der Sprache der Chaostheorie, die unter anderen ökologischen Bedingungen wiederum von Vorteil sein können und sich dann vielleicht neu durchsetzen. Begeben wir uns dazu kurz in den tropischen Regenwald Südamerikas und verfolgen räuberische Ameisen, Treiberameisen, auf ihren Jagdausflügen. Henry Bates, ein englischer Biologe, der 1848 in Amazonien ankam, um den später berühmten Weggefährten Darwins, nämlich Alfred Russel Wallace, auf seinen Forschungsreisen zu begleiten. Dieser Henry Bates sah sie marschieren, sie, die Treiber Ants, wie er sie nannte. In Kolonnen, 20 Zentimeter breit und einige Meilen lang, schrieb er in sein Tagebuch. Aufgefächert von an der Front, alles attackierend, was sich ihnen in den Weg stellt. Sie scheinen Napoleons Taktik zu verstehen, ihre Angriffsspitze rasch von einem Ort zum anderen zu verlegen. Unfehlbar spüren sie ihre Beute auf. Käfer, Skorpione, Mäuse, Eidechsen, Schlangen. Überwältigen sie, töten und zerlegen sie und nur die nackten Skelette bleiben zurück. Wer laufen kann, der flieht. Menschen rennen um ihr Leben. Wie fantasievoll dieser Bericht auch ausgeschmückt sein mag, eines ist sicher. Treiberameisen, Zehntausende an der Zahl, marschieren in geordneten Kolonnen. Im Zentrum die Arbeiterinnen, an den Flanken die Soldaten. Doch kein Napoleon führt hier Regiment. Niemand hat einen Angriffsplan, niemand eine Routenkarte im Kopf. Vielmehr folgen die Jäger lokalen Verhaltensregeln, kommunizieren auf kurze Distanz mit chemischen Signalen, rollen die Front nach vorn, wenn sie auf Beute stoßen, ziehen sie wieder zurück, wenn die Beutedichte nachlässt, um sie in einer anderen Richtung vorzuschieben. Die eine Art, die zu Eziton hamatum gehört, folgt dabei schmalen, baumförmig verzweigten Routen. Die andere, Vertreter von Eziton burschelli, jagen in breiter Schwarmfront. Was wie zwei getrennte Muster, wie zwei getrennte Schlachtpläne erscheint, lässt sich durch Änderung einer einzigen Verhaltensregel ineinander überführen. Computersimulationen bestätigen das. Bei geringer Beutedichte, also niedriger Trefferquote der einzelnen jagenden Tiere, erlahmen die chemischen Kommunikationsbande und das baumförmige Muster der Art Hamatum entsteht. Wenn dagegen die Beutedichte hoch ist, stellt sich die Schwarmfront ein. Es scheint, als sei der vermeintliche Artunterschied zwischen Hamatum und Burschelli, und als solcher wurde er ursprünglich auch beschrieben als ein Unterschied zwischen diesen beiden Arten, es scheint, als sei dieser Unterschied nichts anderes als das Resultat eines einzigen Selbstorganisationsprozesses, der bei hohen und niedrigen Beutedichten zu unterschiedlichen Mustern führt. Die Regeln des Selbstorganisationsprozesses zu verstehen, nach denen ein Superorganismus funktioniert, wie zum Beispiel das Wabenmuster im Bienenstock entsteht oder wie sich die Marschkolonnen der Treiberameisen orientieren, das ist das eine. Etwas anderes ist es natürlich zu fragen, warum sich selbstständige Einzeltiere, zumindest ursprünglich selbstständige Einzeltiere, überhaupt zur höheren Einheit des Superorganismus zusammengeschlossen haben. Die reine Freude am Gruppenleben kann es ja wohl nicht gewesen sein. Denn evolutionsbiologisch zählt nur eine Fitnesswährung, der Reproduktionserfolg. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, die eigenen Gene, auf welchen Wegen auch immer, in die nächste Generation zu schleusen. Und die Wege können dabei recht verschlungen sein, und zu Lösungen führen, die uns auf den ersten Blick absurd erscheinen. Zum Beispiel zur völligen Sterilität der meisten Gruppenmitglieder. Warum also kam es überhaupt zum Zusammenschluss? Im Familienverband von Ameisen- oder Bienenkolonien herrschen in der Tat seltsame Verwandtschaftsverhältnisse. Aufgrund eines besonderen genetischen Mechanismus der Geschlechtsbestimmung sind die Arbeiterinnen enger mit ihren Schwestern, das heißt mit den Töchtern der Königin, verwandt als mit ihren eigenen Töchtern. In Zahlen, mit ihren Schwestern haben sie 75% ihrer Gene gemeinsam, während sie mit ihren Töchtern, hätten sie welche, nur 50% der Gene teilten. Für den Fortbestand ihres eigenen genetischen Programmes leisten sie also mehr, wenn sie auf die Produktion eigener Töchter verzichten und stattdessen ihre Schwestern, die Töchter der Königin, aufziehen helfen. Dieser genselektionistische Ansatz ist zwar in jüngster Zeit stark verfeinert und durch ökologische und demografische Parameter erweitert worden, aber in seiner gebieterischen Strenge gilt er fort. Superorganismen beruhen letztlich auf dem Nepotismus ihrer Gruppenmitglieder. Die Medaille hat freilich auch eine andere Seite. Nicht alles ist nämlich Eitelharmonie im Staate der sozialen Bienen. Gerade der Nepotismus, dieser altruistisch verbrämte Genegoismus, birgt Konflikte. Konflikte, die immer dann zum Ausdruck kommen, wenn die Individualinteressen, also die Eigeninteressen der Individuen, zu stark betroffen werden. Ein Beispiel. Auch wenn die Arbeiterinnen zum permanenten Zölibat verdammt sind, können sie bei einigen Bienen- und Ameisenarten Eier legen, die natürlich unbefruchtet sind und daher zu Söhnen führen. Nach dem bereits erwähnten Spezialmechanismus der Geschlechtsbestimmung bei Ameisen und Bienen sind die Arbeiterinnen mit ihren Söhnen zu 100% verwandt, mit ihren Brüdern, das heißt den Söhnen der Königin, dagegen nur zu 25%. Hier schwelt in der Bienenkolonie natürlich damit ein ständiger Konflikt. Arbeiterinnen wie Königin versuchen jeweils ihre eigenen Söhne aufzuziehen und die Eier der anderen zu vernichten, das heißt zu kannibalisieren. Wohin sich die Waagschale jeweils neigt, wer von beiden diesen Konflikt für sich entscheiden kann, das hängt von Randbedingungen ab, auf die wir jetzt nicht hier zu sprechen kommen brauchen. Die Kohäsion eines Superorganismus läuft also ständig Gefahr, von den Eigeninteressen der Gruppenmitglieder gesprengt zu werden. Doch haben im Laufe der Evolution die kooperativen Kräfte das Konfliktpotenzial der Egoisten mehr und mehr gezügelt, haben die ehemaligen Kontrahenten ihre Autonomie schrittweise aufgegeben. Nicht etwa altruistisch, sondern nur um selbst von den Vorteilen des höherkomplexen Systems des Superorganismus profitieren zu können. Denn dass das höherkomplexe System ökologisch Vorteile bietet und dem Einzelsystem überlegen ist, das zeigt schon die Geschichte. Superorganismische Bienen- und Ameisenstaaten sind in der Kreidezeit vor etwa 100 Millionen Jahren entstanden und haben sich seither florierend weiterentwickelt. Von ihren einzellebenden Vorfahren, den solitären Bienen und Ameisen, sind im gleichen Zeitraum dagegen mehr als 50% wieder ausgestorben. Mit der Entstehung des Superorganismus hat die Selektion einen neuen Angriffspunkt gefunden. Nicht mehr das einzelne Gen, nicht mehr der einzelne Organismus, sondern eine neue, eine überindividuelle Organisationseinheit beteiligt sich jetzt am evolutionären Spiel. Aber diese überindividuelle Einheit wurde nicht am Reißbrett des Herrn nach einheitlichem Plan von Grund auf neu konzipiert. Sie hat sich aus dem Zusammenschluss ursprünglich einzelner und schon allein voll funktionsfähiger Individuen gebildet. Wenn ein Prinzip gilt, dann ist es das der Subsumption. Doch nicht nur in den Superorganismen, die wir jetzt verlassen wollen. In einem berühmten Essay mit dem Titel »The Architecture of Complexity« beschreibt der Ökonom Herbert Simon die Geschichte zweier Uhrmacher. Der eine, Hora, wird mit der Zeit immer reicher, der andere Tempus verarmt. Beide produzieren Uhren gleicher Güte, gleicher Perfektion, auch gleicher Eleganz. Uhren, die in beiden Fällen aus 1000 Einzelteilen bestehen. Der Unterschied liegt also nicht im Produkt, er liegt im Produktionsverfahren. Wenn Tempus bei der Arbeit gestört wird und das halbfertige Produkt niederlegt, zerfällt es in seine Einzelteile, sodass er am Ende wieder von vorn beginnen muss. Hora dagegen fügt jeweils 10 Einzelteile zu einer stabilen Untereinheit zusammen, 10 solche Untereinheiten zu einer höheren, ebenfalls stabilen Einheit und so fort. Nach einer Unterbrechung der Arbeit kann er also unmittelbar dort weiterfahren, wo er vorher stehen geblieben war. Und die Moral von der Geschichte? Für den Uhrmacher sei sie dahingestellt, aber für den Biologen lautet sie: Komplexe Einheiten entstehen, indem sich weniger komplexe Einheiten hierarchisch ineinander schachteln. Wie Babuschkas, wenn ich diese Assoziation gebrauchen darf, nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Figuren nach außen nicht nur größer, sondern auch komplexer werden. Entstehung von Komplexität durch stratifizierte Stabilität. Das ist der Weg, den die biologische Evolution genommen hat und auf dem sie in mehreren Megaschritten von Molekülen über Zellen und mehrzellige Organismen bis hin zu den genannten Superorganismen immer höhere komplexe Systeme entstehen ließ. Ein anderer Weg, als auf schon vorstrukturierte Einheiten zurückzugreifen und diese modulär zu immer höheren Einheiten zu verbinden, stand dem biologischen Substrat überhaupt nicht. Lassen Sie uns einige dieser Systemübergänge, dieser Megaschritte der Evolution, kurz Revue passieren. Selbstreplizierende Moleküle sind in Form von Nukleinsäuren, den heutigen Trägern unseres Erbgutes, schon relativ früh in der Erdgeschichte entstanden. Diese Replikatormoleküle haben sich dann in einem ersten großen Innovationsschritt zu einfachen Prokaryotenzellen, Bakterienzellen, vereinigt und sich in diesen Zellen längs eines Chromosomenfadens miteinander verkoppelt. Während 2 Milliarden Jahren, also nahezu während der Hälfte der gesamten Erdgeschichte, überzogen diese Zellen als dichte Bakterienmatten alle feuchten Zonen der Erdoberfläche. Die molekularen Reaktionen, die noch heute in den Zellen der Tiere und Pflanzen ablaufen, sind damals allesamt entstanden und in einem wahren biochemischen Experimentierfeld noch viele andere mehr, die keinen Eingang in uns höhere Organismen gefunden haben. Später, in einem weiteren Systemübergang, schlossen sich mehrere solcher Prokaryotenzellen, jede mit einer anderen Stoffwechselfunktion, kooperativ zu einem neuen, 1000-mal größeren Zelltyp zusammen, der Eukaryotenzelle. Damit war jede Art von Zellen entstanden, die wir heute alle in uns tragen. In der großen kambrischen Wende traten dann vor gut 500 Millionen Jahren fast sprunghaft und in seither unerreichter Formenfülle mehrzellige Organismen auf den Plan. In einer Vielfalt von Konstruktionstypen, von denen nur ein kleiner Teil bis auf unsere Tage überkommen ist. Und davon war es dann wiederum nur ein kleiner Teil, der sich zu Superorganismen zusammenschloss, die Termiten vor 200 und die Ameisen und Bienen vor 100 Millionen Jahren. Im Rückblick mögen alle diese Systemübergänge funktionell sinnvoll erscheinen. Doch die zentrale, uns jetzt wohl alle bewegende Frage lautet und folgt unmittelbar auf den Fuß: Warum haben biologische Einheiten, die vor einem Systemübergang zur selbstständigen Replikation fähig waren, diese Fähigkeit aufgegeben und sind nach diesem Systemübergang nur als Teil eines größeren Ganzen replizierbar? Weil, so dürfte die Antwort wohl lauten, weil das übergeordnete, komplexere System in einem bestimmten ökologischen Umfeld erfolgreicher war. Das heißt, eine bessere Nutzung der Ressourcen ermöglichte und damit auch den Untereinheiten, die sich da zusammengeschlossen haben, bessere Reproduktionschancen bot. Ein mehrzelliger Organismus ist einem einzelligen zum Beispiel schon in Körpergröße, in Mobilität und damit in der Vielseitigkeit an Ressourcennutzungsmöglichkeiten überlegen. Und auch für Gene ist es mehrfach besser, sich in einer Gruppe von Organismen, einem Superorganismus, fortzupflanzen und zu wirken, wie wir gesehen hatten, als in einem Einzelorganismus, weil dieser Superorganismus über Polymorphismus, Arbeitsteilung und Massenkommunikation viel bessere Ernährungs- und Reproduktionsstrategien entwickeln kann, als das einem einzelnen Organismus möglich wäre. Aber die Vorteile der höheren Struktur liegen zumindest zu Beginn in der Entstehungsphase des höheren Systems keineswegs einseitig auf dessen Seite. Die Eigeninteressen der niederen Einheiten sind noch am Werk. Checks and balances spielen. Oder martialischer ausgedrückt, der Krieg der Gene in den Zellen, der Zellen im Organismus, der Organismen im Superorganismus hält an und gefährdet ständig die labile Balance zwischen Kooperation und Konflikt. Auch heute noch. Es ist erstaunlich, dass wir alle in diesem Raum so ruhig beisammensitzen, während in unseren Körpern die Hölle los ist. Doch wenden wir uns einem einfachen Beispiel zu, den Chromosomen. In ihnen sind heute Tausende von Genen, die sich einst selbstständig replizierten, strukturell zusammengeschlossen. Nehmen wir den einfachsten Fall, ein Chromosom mit nur zwei Genen A und B. Zwar können sich A und B allein schneller replizieren als im chromosomalen Verbund. Aber dieser Verbund stellt sicher, dass bei jeder Zellteilung die Replikation synchron erfolgt und damit jede Zelle die beiden Gene und ihre Produkte erhält. Sind diese Genprodukte kooperativ, wächst also die Zelle zum Beispiel schneller, wenn sie beide Produkte besitzt, dann wird sich mit der Zeit die Koppelung der Gene als die erfolgreichere Strategie durchsetzen. Das jedenfalls zeigen Computersimulationen. Herrscht damit Harmonie im Chromosom? Im Prinzip wohl schon. Aber dennoch gelingt es immer wieder, einzelnen Genen zu betrügen. Das heißt, dem Zwang zur gemeinsamen Replikation zu entgehen und sich unabhängig von den anderen asynchron zu vermehren. Sie springen dann von einem Chromosom zum anderen, sodass Kopien dieser Jumping Genes, dieser Transposonen, an mehreren Stellen im Genom erscheinen können. Solche Transposomen, solche gegen den Chromosomenkonformismus rebellierenden genetischen Elemente, hat man in allen Organismengruppen gefunden. Manchmal sind sie für mehr als 50% der gesamten chromosomalen DNA verantwortlich. Dieser intragenomische Konflikt zeigt uns, wie schwierig es gewesen sein muss, höhere Organismen zu entwickeln, deren Gene kooperieren, statt mit ihren Interessen zu kollidieren. Doch auch jenseits der Gene, bei allen übrigen Systemübergängen, die wir vorhin gesehen hatten, lassen sich Konflikte zwischen den Interessen der Teile und denen des Ganzen beobachten. Halten wir an dieser Stelle inne. Die Folge der Systemübergänge vom Einfacheren zum Komplexeren erinnert an Linnaeus Scala Naturae, an seine Stufenleiter zum Höheren. Aber keine Vorsehung, weder kreationistischer noch evolutionsbiologischer Art, war hier am Werk, hat diese Skala konzipiert. Gewiss, der Übergang von einem System zum nächsten hat der Evolution mehrere neue Möglichkeiten eröffnet, aber das war nicht der Grund, warum dieser Übergang geschah. Nehmen wir ein Beispiel aus der Zellbiologie. Der Übergang von der prokaryoten Bakterienzelle zur Eukaryotenzelle, der sich vor mehr als 1 Milliarde Jahren vollzog, war mit einer neuen Chromosomenstruktur verbunden. Diese Struktur führte zu einer effizienteren DNA-Replikation und damit auch zu einem allgemeinen Anstieg der DNA-Menge in der Zelle. Der Informationsgehalt der Zelle nahm zu und damit auch ihr evolutionäres Potenzial. Aber wie günstig sich diese Zukunftsperspektive später auch für unsere mehrzelligen Körper ausgewirkt hat, sie war nicht vorgesehen, sie hat die Innovation nicht ausgelöst. Ausgelöst wurde diese Änderung durch einen relativ banalen Anlass. Den Verlust der starren Zellwand, der jede Bakterienzelle umkleidet, der aber der Eukaryotenzelle fehlt. Ein zelluläres Innenskelett aus Tubuli und Filamenten trat an die Stelle der Außenwand und schuf damit die Grundlage für einen neuen DNA-Segregationsmechanismus. Auf der Scala Naturae ist also kein Schritt voraussehbar, aber es gibt auf ihr auch keinen Weg zurück. Nie im Laufe der Evolution ist eine Prokaryoten aus einer Eukaryotenzelle hervorgegangen, nie eine solitäre, also einzellebende Insektenart aus einer eusozialen. In der Kunst wird die Verwirklichung einer Idee oft als blitzartige Erleuchtung, als Fulguration gedeutet. Analog könnte man auch den unverhofften Übergang zu einem neuen biologischen Komplexitätsniveau als einen Akt evolutiver Fulguration betrachten. Wenn man damit zum Ausdruck bringen will, dass das endgültige Werk keiner vorgefassten Meinung entsprang, sondern dem freien Spiel kooperativer Kräfte. Dieses freie, innovative Spiel der Selbstorganisation soll uns jetzt noch ein wenig beschäftigen. Dabei sei eines gleich voraus bemerkt. Biologische Innovationen beruhen weit weniger auf dem Auftreten neuer Gene und Genprodukte als auf der Integration bereits bestehender Gene in einem jeweils neuen Kontext. Weit weniger auf Änderungen der genetischen Hardware als auf dem kombinatorischen Spiel innerhalb genetischer Netzwerke, also auf Änderungen der genetischen Software. Diese Einsicht in die algorithmische Struktur evolutiver Vorgänge hat vor mehr als einem Jahrzehnt zu einer Bewegung geführt, die die Worte Artificial Life auf ihrem Banner trägt. Sie versucht, künstliche Organismen zu erzeugen, die ihr Dasein auf der Festplatte eines Computers fristen, dabei aber zur Selbstreproduktion, zur Variation und zur Selektion befähigt sind. Mit diesem theoretischen Ansatz will man nachvollziehen, wie aus einfach gestrickten Organismen jene Phänomene hervorgegangen sind, die man heute an höheren Lebensformen beobachtet. Hier wäre zum Beispiel der erfolgreiche Versuch zu nennen, das anfangs erwähnte Bienenwabenmuster anhand einfacher Verhaltensregeln künstlicher Agenten zu simulieren. Aber längst hat sich die Simulation des Lebendigen auch komplexeren Phänomenen zugewandt. Sprachwissenschaftler untersuchen zum Beispiel mit den Methoden des künstlichen Lebens, wie Sprache entstanden sein könnte. Dabei zeigt sich, dass Sprache oder zumindest der eine oder andere Aspekt von Sprache als emergentes Phänomen spontan aus den lokalen Interaktionen einzelner Individuen hervorgehen kann, ohne dass zum Beispiel ein Lexikon oder eine Grammatik vorgegeben werden müssten. Ich erwähne hier nur das Computerspiel oder Computerprogramm Talking Heads, also sprechende Köpfe. Bei ihm nehmen Agenten als Sprecher oder Zuhörer über Kameras eine Szene wahr, die aus geometrischen Mustern verschiedener Farbe, Form und Größe besteht. Dann beginnt ein Ratespiel. In diesem Ratespiel fixiert der Sprecher ein Objekt und wählt anhand eines vorgegebenen Vokabulars einen Begriff. Der Zuhörer versucht zu erraten, welchen Gegenstand der Sprecher mit dem Begriff gemeint haben könnte und zeigt darauf. Rät er richtig, werden beide Agenten mit einem Punkt belohnt. Rät er falsch, gehen beide Agenten leer aus. Der Sprecher deutet dann auf den Gegenstand, den er mit dem Begriff gemeint hat. Anfangs existiert weder ein Lexikon, das den Wörtern eine bestimmte Bedeutung beilegt, noch eine Abmachung über Kategorien wie Größe, Farbe und Form der einzelnen Gegenstände. Doch je länger die Agenten ihr Ratespiel miteinander und via Internet auch mit anderen Agenten weiterführen, desto mehr kondensieren sich die individuellen Vokabularien zu einem allgemein verbindlichen Lexikon. Darf man anhand dieser laufenden Experimente vermuten, dass virtuelle Agenten durch lokale Interaktionen zu einer gemeinsamen Sprache finden oder zumindest zu gemeinsamen lexikalischen Begriffen? Die Frage muss noch offen bleiben. Aber das evolutive Potenzial selbstregulatorischer Prozesse ist unverkennbar. Und das hatte in der Geschichte des Lebens enorme Konsequenzen. Lassen wir mit diesem Aspekt im Auge den Blick noch einmal über das Evolutionsszenario wandern. In den 4 Milliarden Jahren Lebensgeschichte auf der Erde hat die Komplexität der Organismen schrittweise zugenommen. Immer wieder beobachten wir, wie sich der Angriffspunkt der Selektion allmählich von Teilen auf Systeme verlagert hat, auf Systeme, die dann selbst wieder zu Teilen in einem noch komplexeren System arrivierten. Jeder dieser Systemwechsel hat und dieser großen Übergänge in der Evolution hat neue biologische Phänomene erzeugt. Der Übergang von den kleinen Prokaryoten zu den großen Eukaryotenzellen, zum Beispiel die Erfindung der Sexualität. Oder der Übergang vom Einzeller zum mehrzelligen Organismus, die Trennung von Keimbahn und Soma und damit den Auftritt des Todes auf der Bühne des Lebens. Es scheint, als wäre es bei der Ausweitung der biologischen Lebenswelten und den damit verbundenen immer engeren und schärferen Selektionsdrucken fast zwangsläufig zu einer Zunahme an Komplexität gekommen. Damit verschieben sich in Jacques Monods berühmter Gegenüberstellung von Zufall und Notwendigkeit die Gewichte mehr und mehr von der Zufallsbetonung, die ihr Monod und die frühen Molekularbiologen selbst gegeben haben, hin zur Notwendigkeit. Wenn das Stück der Evolution des Lebens auf unserer Erde noch einmal von vorn gespielt werden sollte, dann wäre, so wahr es zu behaupten, die Harmonie der Musik dieselbe, auch wenn andere Melodien erklängen. Und wie geht es weiter? Mit dem Zusammenschluss mehrzelliger Organismen zu überindividuellen superorganismischen Einheiten hat die Evolution ihre bisher höchste Komplexitätsstufe erreicht. Als besonders markantes Beispiel dieses Evolutionsniveaus hatte ich Ihnen den Superorganismus hochsoziale Insekten vorgeführt. Mit seiner Selbstorganisationsstruktur, seiner dezentralisierten Entscheidungsfindung und seinen diffusen Kommunikationsnetzen. Doch wie steht es mit dem anderen großen Beispiel überindividueller Organisation, den Sozietäten der Säugetiere, speziell der Primaten und damit auch des Menschen? Wenn die großen Historiker wie Leopold von Ranke, Arnold Toynbee oder Oswald Spengler ihre berühmten Weltgeschichten heute noch einmal neu zu schreiben hätten, dann kämen sie wohl nicht umhin, zumindest zwei durchgehende Trends zu bemerken. Zum einen die Tendenz zur immer schnellerer Erzeugung, Speicherung und Weitergabe tradierter, das heißt nicht genetisch fixierter Information. Zum anderen, und wohl ursächlich damit verbunden, den Übergang von hierarchisch gegliederten Wirtschafts-, Gesellschafts- und politischen Formen zu solchen, deren Entscheidungsbasis sich zunehmend verbreitert. Die Demokratisierung der Information, der Technologie und der Märkte hat sich im elektronischen Zeitalter derart beschleunigt, dass ökonomische und politische Mauern fallen. Denn die dezentralisierten Informationsnetze ermöglichen es, lokales Wissen und lokale Entscheidungen global überall verfügbar zu machen, ohne dass zentrale Koordinatoren darauf Einfluss nehmen könnten. The Brave New World, sie jedenfalls, sieht ganz anders aus, als sie sich Aldous Huxley noch in den 30er Jahren vorgestellt hatte. In diesem übergreifenden System globaler Dezentralisierung werden die alten, abgeschlossenen, zentral organisierten Betriebseinheiten auf- und untergehen, seien sie nun ökonomischer oder politischer Natur. Es war die Entwicklung kommunikativer Netze, zunächst der Sprache, dann der Schrift und jetzt der elektronischen Medien, die zu diesem schrittweisen Übergang geführt hat. Werden die elektronischen Strukturen letztlich Wege finden, sich selbst zu replizieren? Und werden sie sich dann evolutiv so weiterentwickeln, dass sie die ursprünglichen Formen des Lebens, denen sie entsprangen, in einer superorganismischen Welt in sich aufnehmen? Ich weiß es nicht. Doch eines weiß ich. Der Physiker Paul Dirac hatte Unrecht, als er behauptete, Gott sei ein begnadeter Mathematiker, der sich höchster Mathematik bediente, als er die Welt erschuf. Ich hoffe, Ihnen heute Abend gezeigt zu haben, dass dem nicht so ist. Intelligenz, sei es die mathematische, sei es die superorganismisch dezentralisierte, war nicht die Ursache der evolutiven Entwicklung. Sie ist ihr emergentes Resultat. Ich danke Ihnen. Im Studio Bremen auf Radio Bremen 2 hörten Sie in der Reihe Hanse-Vorträge zur modernen Biologie einen Vortrag von Professor Dr. Rüdiger Wehner unter dem Titel Kollektive Intelligenz sozialer Insekten – Selbstorganisation des Lebendigen.